Wissenschaft im Brennpunkt. Das Raunen der Welt. Es wird geredet, gesungen, getwittert, gesimst, gemailt. Es wird gedruckt, gemalt, geplant, gescannt, kopiert, gespeichert. Digitalisiert. Die Digitalisate. Ablagerungen der Menschheitsgeschichte. Kulturschichten, Menschheitsmuster. Datenschätze, eine Goldgrube für Historiker, Kaffeesatz für Zukunftsforscher. Wörter, Kriege, Emotionen. Datenschürfen im Kulturgut. Von Bernd Schuh. Im Anfang war das Wort und die meisten Wörter waren bei Google und Google war das Wort. Und dann kamen die Propheten. Sie nahmen das Wort und suchten es in den Büchern und zählten es. Mit den Zahlen betrieben sie Statistik und das war das Ergebnis. Everyone knows that a picture is worth 1,000 words. But we at Harvard were wondering if this was really true. Harris Aden hat Unterhalterqualitäten. Wenn er und sein Mitforscher Jean-Baptiste Michel ihre jüngsten Forschungsergebnisse vortragen, wie hier auf einer TED-Konferenz, wird nicht nur gestaunt, es wird auch geschmunzelt. Ladies and gentlemen, a picture is not worth 1,000 words. In fact, we found some pictures that are worth 500 billion words. Die beiden Wissenschaftler haben an der Harvard University eine Art Unterinstitut gegründet, das sie nicht ganz unbescheiden Cultural Observatory nennen, also eine Art Sternwarte der Kultur. Deren Instrumentarium bedient sich einer Forschungsmethode, die Aden und Michel Culturomics oder Kulturomik getauft haben. Culturomics nennen wir diese Methode. Und so wie die Genomik durch ein Vergrößerungsglas auf die Biologie blickt, ist Culturomics ganz ähnlich die Anwendung der Datenanalyse auf das Studium der Kultur durch die Brille digitalisierter Überlieferung. Was den Harvard-Leuten letztlich zu ihrer Berühmtheit verholfen hat, ist ihre Zusammenarbeit mit Google. Der Werbegigant operiert seit Jahren in den Grauzonen des Urheberrechts mit dem ambitionierten Plan, sämtliche jemals gedruckten Bücher zu digitalisieren. An die 15 Millionen sind schon geschafft. Und auf diesen riesigen Datensatz haben der Historiker, Physiker und Biomediziner Aden und der Ingenieur und Systembiologe Michel Zugriff bekommen. Als erstes haben sie Bücher aussortiert, die wegen zu vieler Übertragungsfehler beim Scannen unbrauchbar waren. Übrig blieben etwa 5 Millionen Bücher oder 4% aller jemals zwischen Buchdeckel gepressten Texte, jene 500 Milliarden Wörter, auf die Aden im Vortrag anspielte. Nun kam den beiden ihre Zusatzausbildung in angewandter Mathematik zugute. Sie entwickelten ein Programm, mit dem man nach einzelnen oder mehreren Wörtern in diesem sich über 4 Jahrhunderte erstreckenden Wortschatz suchen kann. Oder auch nach Zahlen. Für den Computer ist das kein Unterschied. Zum Beispiel die Geschichte der Jahreszahl 1950. In Büchern vor 1950 taucht sie verständlicherweise so gut wie nicht auf. Erst mit dem Jahr 1950 bildet die Häufigkeit, mit der die Jahreszahl erwähnt wird, ein gewaltiges Maximum aus, das aber auch schnell wieder abklingt. Ein Schicksal, das 1950 mit praktisch allen Jahreszahlen teilt. Es gibt jedoch eine feine, aber bemerkenswerte Gesetzmäßigkeit. Der Hype um ein Jahr verblasst umso schneller, je mehr sich die Jahreszahl der Gegenwart nähert. Wir finden, sagt Harris Aden, dass die Blase mit jedem Jahr immer schneller platzt. Und er folgert eine kulturkritische Aussage: Wir Menschen verlieren das Interesse an der Vergangenheit zunehmend schneller. Damit untermauert er den beliebten Allgemeinplatz von der zunehmenden Kurzlebigkeit der Welt, allerdings mit einer beeindruckenden Statistik. Immerhin ein 25stel des jemals gedruckten Buchbestands ist als Zeuge aufgerufen. Big Data-Analyse nennt man das. Die Analysemethoden selbst und auch ihre Anwendung auf kulturwissenschaftliche Fragestellungen können auf eine lange Tradition zurückblicken. seit den 60ern sozusagen werden Konzepte des quantitativen Umgehens mit Daten gesammelt, Ideen gesammelt. Die ersten Dinge gehen zurück eben bis auf die 40er Jahre oder so. Und spätestens seit den 80er Jahren gibt es auch sozusagen sehr kluge quantitative Studien zu Gruppen von Texten. Der Literaturwissenschaftler Fotis Ioannidis vermisst Verweise auf diese Tradition in den Arbeiten aus Harvard. Diese ganze Tradition ist bei denen in den Fußnoten nicht existent und man merkt auch, dass sie praktisch in ihrem ganzen Forschungshabitus nur die Leute, die Big Data in den Social Science machen, im Blick haben, aber nicht die Leute, die sozusagen in den Humanities bereits in diesem Richtung geforscht haben, wahrgenommen haben. Ioannidis hat einen Lehrstuhl für Computerphilologie in Würzburg inne. Ein Fach, das schon im Namen die Verschmelzung quantitativer Methoden und geisteswissenschaftlicher Forschung zum Ausdruck bringt und das an europäischen Unis unter diesem oder einem ähnlichen Etikett seit geraumer Zeit existiert. Tatsächlich beginnt die Geschichte der Verbindung zwischen EDV und Geisteswissenschaften bereits im Jahr 1948. Damals schlägt der italienische Theologe und Priester Roberto Busa auf einer Fachkonferenz vor, die gesammelten Werke des Kirchenlehrers Thomas von Aquin mit Hilfe automatisierter Methoden zu erfassen und zu ordnen. Er machte die ersten Schritte zusammen mit IBM-Gründer Thomas Watson und wurde damit zum Pionier eines Forschungsfeldes, das heute unter Digital Humanities firmiert, also digitale Geisteswissenschaften. Die Früchte dieser Zusammenarbeit waren erst Jahrzehnte später zu ernten. Seit 2006 sind die Werke des großen Thomas von Aquin jedermann im Netz zugänglich. Wer mag, kann sich daraus sogar vorlesen lassen, wenn auch nur Zeichen für Zeichen. Schauen Sie sich die Arbeiten von Martin Müller zum Beispiel an, der Zehntausende von Romanen sozusagen in seinem Korpus versammelt. Schauen Sie sich die Sachen von Geoffrey Rockwell an, der in Kanada sozusagen ein großes Projekt hat, wo es um quantitative Auswertungen geht. Das sind Leute, die schon in diese Richtung gearbeitet haben, aber die keine so spektakulären Ergebnisse und Werkzeuge vorzeigen konnten, wie die das konnten, weil sie eben diesen Datenzugang hatten. Auf der anderen Seite will Fotis Ioannidis die Errungenschaften aus Harvard keineswegs kleinreden. Das heißt, aus mir spricht tiefer Neid und tiefe Begeisterung, dass sie das machen konnten. Da sind gute Ideen dabei, überhaupt keine Frage. Die traditionelle, sagen wir, analoge Arbeitsweise eines Historikers oder Sprachwissenschaftlers hat eine klare Fragestellung als Ausgangspunkt. Zum Beispiel, welcher Stil charakterisiert einen bestimmten Autor? Dann kommt das Quellenstudium. Zum Beispiel werden Bücher des Autors miteinander und mit denen anderer verglichen. In den Digital Humanities übernimmt diese Arbeit der Rechner. Dazu muss eine Auswahl an Quellen getroffen werden, das sogenannte Korpus. Lesen kann der Computer die Bücher aber nur, wenn sie digitalisiert sind. Dann muss ein Programm her, das die Forschungsfrage beantworten kann. Und das kann Überraschungen liefern. Ein Projekt, das der Würzburger Philologe seit einigen Jahren verfolgt, demonstriert das. Ioannidis hat ein Korpus von einigen hundert Romanen zusammengestellt. Er lässt sein Programm einfach die häufigsten Wörter zählen. Das Programm nimmt sozusagen die Texte, zählt einfach die häufigsten und nimmt dann die 2000 häufigsten und schaut sich dann sozusagen die Verteilung an und misst dann sozusagen darüber dann die Distanz und die Nähe. Das Ergebnis ist verblüffend. Durch das simple Auszählen von Allerweltswörtern wie der, die, das, und, oder, so, aber, was auch immer ein Autor am häufigsten verwendet, ist das Programm in der Lage, zwischen Autoren zu unterscheiden. Literarischen Stil mögen wir zwar für eine Frage der Ausdrucksweise halten, im Grunde aber ist der Fingerabdruck eines Autors nichts anderes als eine Häufigkeitsverteilung. Das wichtige Ergebnis für den Literaturwissenschaftler aber ist der Beweis, dass es ihn überhaupt gibt, den Fingerabdruck. Der Autor gilt nach Foucault als tot und spielt keine Rolle. Wir sehen hier ein deutliches Clustering nach Autorschaft. Also es gibt sozusagen Merkmale in den Texten, die wir durch solche Verfahren messen können, die es uns erlauben, Texte von Autoren, immer innerhalb einer Gattung, als näher wahrzunehmen. Und das bedeutet, dass es nicht nur um eine psychologische Produktion sich handeln kann, sondern dass Autorschaft tatsächlich irgendwie so ein Fundamentum in re haben muss. Ganze Literaturepochen lassen sich auf diese ganz und gar unliterarische Weise herausfiltern. Auch Alf oder E.T. könnten ohne jegliche Kenntnis menschlicher Kulturgeschichte anhand digitalisierter Romane geistige Epochen wie Aufklärung und Realismus auseinanderhalten. Das Raunen der Dichter und Denker, die noch nicht getwittert, gesimst und gemailt haben, entpuppt sich bereits als Goldgrube für die historische Sprachwissenschaft. Auf vergleichbar grundlegende Einsichten stößt auch die Sternwarte der Kultur in Harvard beim Stöbern in den 500 Milliarden Wörtern. There are more sobering notes among the engrams. For instance, here's the trajectory of Marc Chagall, an artist born in. Wie oft kommen berühmte Persönlichkeiten in den Büchern vor, haben sich die Harvard-Forscher gefragt. Bei Marc Chagall stießen sie auf den erwartbaren Verlauf, eine stetig steigende Kurve der Berühmtheit. Beschränken Sie dagegen die Suche auf deutsche Bücher, fällt die Erwähnung des Malers in der Zeit des Nationalsozialismus auf Null zurück. Die Kurve zeigt, Marc Chagall wird im Nazi-Deutschland Opfer der Zensur. Aus diesem wenig überraschenden Resultat aber lässt sich eine solide Sonde für Zensur im Allgemeinen konstruieren. Nimmt man sich statt eines Künstlers Hunderte vor, schaut sich an, wie deren tatsächliche Erwähnung in den Quellen von der erwartbaren abweicht, erhält man eine Verteilungskurve. Und deren Schiefheit ist ein Maß für Zensur. Eine neue Methode mit prognostischer Kraft. Man muss nicht mehr wissen, dass in einem Land Zensur herrscht, man kann es ablesen. Der Zensurindikator ist eine Errungenschaft, die erst durch die Big-Data-Analyse möglich wird. Das Wispern der Bits in den Digitalisaten der Kultur ist voller Antworten, auch auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden. Am Center of Digital Humanities in Trier wird seit 15 Jahren klassisches Arbeiten mit den neuen Möglichkeiten verbunden. Informatiker, Philologen und Historiker arbeiten hier zusammen. Unter anderem haben sie ein Korpus von 20 deutschen Wörterbüchern zusammengetragen und als Wörterbuchnetz ins Netz gestellt. Informatiker Thomas Burch. Also wir haben 1998 mit der ersten Gruppe von Wörterbüchern begonnen. Das waren die Wörterbücher zum Mittelhochdeutschen. Und die größte Komponente, die wir zur Verfügung stellen, ist das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Das bildet eigentlich auch dann den Kern des Wörterbuchnetzes. Mittlerweile umfasst unser Angebot etwas über 20 verschiedene Komponenten. Und alle diese unterschiedlichen Wörterbuchkomponenten werden über das Wörterbuchnetz zusammengeführt. Ebenso wie das Google-Projekt lässt sich auch dieses Netz nach Zeichenketten, zum Beispiel bestimmten Einträgen in den Wörterbüchern, durchsuchen. Was den Culturomics-Leuten Marc Chagall ist, war den Trierern Heinrich Heine. Eine Tatsache, die man auch über die Datenbank ermitteln kann, ist, dass zum Beispiel Autoren wie Heinrich Heine zur NS-Zeit im Wörterbuch nicht zitiert werden. Wohingegen er in dem restlichen Teil des Wörterbuches über 3000 Mal zitiert wurde. In einem nächsten Schritt sollen die Einträge der Datenbank so verknüpft werden, dass sich auch verschiedene, aber bedeutungsgleiche Wörter auffinden lassen. Damit, so erläutert Claudine Moulin, die das Trierer Zentrum leitet, lässt sich dann geisteswissenschaftliche Forschung jenseits der relativ simplen Google-Suche betreiben. Wie geht das Wörterbuch der Brüder Grimm zum Beispiel mit Zitaten um? Also wie oft wird Goethe zitiert oder wie oft wird mittelalterliche Literatur zitiert? Wie konstruieren Grimm und ihre Nachfolger sozusagen diese Wortschatz, diese Wissen über Wörter, anhand von welchen Autoren? Stimmt es, dass die Lutherbibel so eine große Rolle, meinetwegen, im Grimmschen Wörterbuch gespielt hat und so weiter? Oder inwiefern stimmt es, dass da auch Dialekte berücksichtigt worden sind oder eben nicht? Also da kann man jetzt anfangen, damit zu forschen. Doch dazu ist mehr Vorarbeit nötig als die vollautomatisierte Umwandlung von Druckseiten in Bytes per Optical Character Reading, also OCR-Scanner. Claudine Moulin führt Johann Ulrich Megerle als Beispiel an, einen geistlichen Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert, der besser unter seinem Ordensnamen Abrahama Santa Clara bekannt ist. Wenn ich nur ein OCR habe und eine flache Digitalisierung oder nur ein Image, wo ich meinetwegen dann nur nach Begriffen suchen kann, da müsste ich die, wie viele Abkürzungen? Also für Abrahama Santa Clara über 40 Abkürzungen für nur den Autorennamen. Das kann ich nicht mit einer sozusagen einfachen Texterkennungssuche machen. Hier haben die sozusagen die Mitarbeiter eine Oberbezeichnung geschaffen und ich kriege tatsächlich alle Belege von diesem Autor. Wie soll das eigentlich werden? Ich stelle mir die Frage nicht allein. Heute erst habe ich einen Brief von Scholem, der sie stellt, erhalten. Von Berthold habe ich lange nichts gehört. Und von dritter Seite erfahre ich. Social Media, Networking, Kommunikation, Freunde finden ist ja heute in aller Munde. Also Facebook, Twitter, Kommunikation über Skype. Tatsächlich ist aber dieses Phänomen des Social Networking ja gar kein neues, sondern wurde eben auch früher schon betrieben. Vor meinem literaturwissenschaftlichen Hintergrund interessiert mich eben besonders die NS-Zeit, wo man sagen kann, dass das Medium Brief so einen letzten großen Hype erfahren hat. Also es sind unglaublich viele Briefe in dieser Zeit geschrieben worden von Autoren, die durch die Nationalsozialisten eben aus Deutschland vertrieben wurden. Und die Frage war ganz einfach, finden Sie in dieser Zeit über das Medium Brief neue Möglichkeiten, Gemeinschaft zu schaffen? In einem weiteren Projekt plant die Historikerin Vera Hildenbrand, die sozialen Netzwerke der Exilschriftsteller im Dritten Reich anhand ihrer Korrespondenz zu ergründen. Ihr Ausgangspunkt ist ein Buch mit etwa 300 Briefen von deutschen Exilschriftstellern aus dieser Zeit. Das Buch ist gespickt mit farbigen Post-its, die Verweise auf verwandte Themen geben. Man würde gern wissen, wer hat mit wem über was geschrieben, wer mochte wen, wer hat wen ausgegrenzt. Bei einem Korpus von 300 Briefen, wie er dem Buch zugrunde liegt, lässt sich noch klassisch analog arbeiten, mit Brille, Bleistift und Karteikarten. Tatsächlich aber warten an die 17.000 Briefe aus dieser Zeit auf Auswertung. Als normal traditionell arbeitender Literaturwissenschaftler kann ich eben nur eine begrenzte Menge an Briefen erfassen und diese Themen nachverfolgen. Und die Hoffnung ist eben jetzt, dass man durch solche modernen Verfahren wirklich ein ganz, ganz großes Korpus von Briefen absuchen kann, die Themen verfolgen kann, wie sie sich entwickeln, wie sie transformiert werden, wie sie vielleicht auch wieder abbrechen. Indessen wird es hier immer schwerer. Es hat zum Nötigsten bisher gereicht. Nun reicht es nicht mehr. Wir müssen sehen, unser Bestes in die Briefe zu legen. Denn nichts deutet darauf hin, dass der Augenblick unseres Wiedersehens nahe ist. Eine weitere Komplikation beim Schürfen im Bergwerk der Kultur wird hier deutlich: das Ausgangsmaterial. In diesem Fall handgeschriebene Briefe. Die machen schon das Digitalisieren zu einer Kernerarbeit. Dass sich die Mühe lohnen kann, hat Malte Rehbein, Professor für Geschichte an der University of Nebraska, mit dem Göttinger Stadtbuch aus dem 15. Jahrhundert demonstriert. Dabei waren nicht nur die verschiedensten Handschriften zu entziffern, sondern oft auch zu datieren. Denn Stadtschreiber legten selten neue Bücher an, lieber machten sie ihre Einträge auf bereits bestehenden Seiten. Rehbein wurde zwischenzeitlich zum Chemiker. Da habe ich einige Experimente gemacht, indem ich mich in ein Chemielabor gesetzt habe und verschiedene Tinten nach mittelalterlichen Rezepten selber erstellt habe, die aufgetragen habe und dann mal geschaut, wie das dann sich dann darstellt. Und dann mal über seinen Multispektralscanner haben wir uns das dann angesehen und man guckt, ob man die verschiedenen Tintenzusammensetzungen damit dann erkennt. Auch das ist Digital Humanities und es zeigt einmal mehr, wie interdisziplinär dieses Forschungsfeld aufgestellt ist. Das fertig digitalisierte Stadtbuch lässt sich nun chronologisch und thematisch durchforsten. Eine Mehrdimensionalität, die neue Perspektiven eröffnet. Zum Beispiel enthält das Stadtbuch genaue Statuten, wie sich die Bürger für den Fall eines Angriffs zu bewaffnen haben. Jede Zunft verteidigte ein anderes Segment der Stadtmauer. Bei einem Angriff wurden die Glocken geläutet und die Bevölkerung musste dann gemäß der Zugehörigkeit zu ihrer Gilde zu diesem jeweiligen Segment kommen mit den eigenen Waffen. Und welche Waffen das sind, regeln die Statuten gemäß der Steuerleistung. Also wer viel versteuert und viel Steuern zahlt, musste auch eine entsprechende Bewaffnung, eine Armbrust zum Beispiel, besitzen. Wer weniger, dann war es dann weniger, was zu tragen war. Wenn man sich das Ganze jetzt aber in den Zeitverlauf ansieht, dann kann man schön die Geschichte und Weiterentwicklung, die Innovation in der Waffentechnologie verfolgen. Die Werkzeuge der Digital Humanities und insbesondere der Big Data-Analysen à la Culturomics stammen aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Sie ähneln Analyseinstrumenten zum Aufspüren von Meinungen und Trends. Man braucht Statistik und macht Zeitreihenanalysen. Wirtschaftsinformatik und Marketing machen davon schon lange Gebrauch. Warum sie nicht auch auf politische Meinungen und Meldungen anwenden? Auf die Big Data, nicht der Social, sondern der News Media. Seit dem arabischen Frühling herrscht die Vorstellung, Politische Veränderungen könnten durch Social Media beeinflusst, wenn nicht gar ausgelöst werden. Neuerdings kommt die Idee auf, solche Ereignisse durch die Auswertung möglichst vieler Medienberichte sogar vorhersagen zu können. Hello there, I'm Caleb Littar from the University of Illinois, and it's wonderful to be here with you. Der amerikanische Informatiker Caleb Littar tritt gern mit dem Anspruch auf, die Big Data Analyse, um eine weitere Dimension bereichert zu haben, die Stimmungsanalyse. Culturomics 2.0 nennt er den Versuch, riesige Datenbestände, insbesondere von klassischen Medien, auf Meinungen und Stimmungen zu untersuchen und damit Netzwerke zwischen Menschen, Ländern, Themen sichtbar zu machen. Was sein Vorgehen von den Beispielen aus Trier oder Würzburg unterscheidet, ist eigentlich nur die Größe der Computer und der Datenmenge. Und der Aufmerksamkeitswert seiner Behauptungen. Hätten uns die Nachrichten aus der ganzen Welt Hinweise auf das Versteck Osama bin Ladens geben können? Macht er den Leser seiner Arbeit neugierig. Um die Frage zu beantworten, hat Littar seine Rechner sämtliche Meldungen zweier weltweiter Nachrichtenagenturen danach durchsuchen lassen, mit welchen Orten der Name Bin Laden im Zusammenhang erwähnt wird. Wenig überraschend liegen die mit dem Terroristenführer verbundenen Städte fast zur Hälfte in Pakistan. Mit etwas Abstand folgen die USA, Iran und Afghanistan. Die Stadt Abbottabad, wo er letztlich gefasst und getötet wurde, taucht in dem Datenwust nur ein einziges Mal auf. Weit gefehlt, ist man versucht zu sagen, doch Littar fasst optimistisch zusammen. Auch wenn das Ergebnis von einer sicheren Prognose von Bin Ladens Aufenthaltsort weit entfernt ist, hätten die globalen Nachrichten ihn doch in einem Umkreis von 200 Kilometern im nördlichen Pakistan vermuten lassen. Da haben zumindest die geheimen Dienste der westlichen Länder weit besser Bescheid gewusst und aufmerksame Leser der Weltpresse vermutlich genauso gut. Littarus Methoden sind aus dem Marketing wohl bekannt. Man benutzt positiv und negativ konnotierte Wörter, um Bewertungen zu unterscheiden. Bisher wurden diese Methoden aber noch nicht verwendet, um soziales Verhalten vorherzusagen. Nearly half of all global news today is available through the web, meaning that we can access it instantly from every corner of the globe and process it with computers. Durch die augenblickliche Verfügbarkeit aller Nachrichten im Netz, so glaubt Littar, entstehe ein Echtzeitbild der politischen Stimmungen und Ressentiments, das Freundschaft und Feindschaft signalisiert. Die politische Stabilität von Nationen oder Regionen will Littar damit grafisch sichtbar machen. Ob Culturomics 2.0 wirklich den Beginn einer Entdeckungsreise in eine neue Welt darstellt, bleibt abzuwarten. Vorerst handelt es sich um populäre Anwendungen von Methoden aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Aris Aden wies schon in seinem TED-Vortrag darauf hin. The great thing about Culturomics is that everyone can do it. Dass, ja, jedermann Culturomics betreiben kann. Jeder Internetnutzer kann neuerdings Geschichte und Kultur ergründen, jedenfalls soweit sie in den digitalen Google-Schätzen zu finden ist. Dazu muss man nur eine neue Google-Seite aufsuchen, den Ngram-Viewer. Dort wird jeder zu seinem eigenen Kulturwissenschaftler. Man kann das Aufkommen des Feminismus anhand der Diskrepanzen im Vorkommen der Wörter Mann und Frau verfolgen. Oder sich zum Beispiel überzeugen, dass Marc Chagall tatsächlich eine erschütternde Erwähnungslücke um 1940 herum aufweist. Bei Heinrich Heine wundert man sich dann, dass dessen Erwähnung ausgerechnet 1943 ein Hoch erfährt. Ganz im Gegensatz zum Befund aus Trier, der sich auf die deutschen Wörterbücher stützt. Da bleibt das Laienforschungsprojekt dann stecken. Es fehlt der Zugriff auf die Rohdaten und in der Regel die Kompetenz zur strengen statistischen Überprüfung der Ergebnisse. Von den Experten der Big Data Analyse und den Erfindern des Kunstworts Culturomics werden wir sicher in den nächsten Jahren noch einige erstaunliche Ergebnisse präsentiert bekommen. Mit denen können sich dann Wissenschaftsblätter und die Forscher selbst schmücken. This will happen to be on our computers, on computers across the world. And when that happens, that will transform the way we have to understand our past, our present and human culture. Thank you very much. Das wird unser Verständnis von Kultur verändern, sagt Jean-Baptiste Michel in einem der vielen Vorträge, mit denen die Culturomics-Erfinder im Netz präsent sind. Wenn es tatsächlich geschieht, könnte es ein langwieriger Prozess werden. Manfred Taller, einer der Pioniere der Digital Humanities, mahnt zu Geduld. Ich glaube, dass sie sehr stark in den Anfängen ist. Das heißt, grundsätzlich glaube ich, dass wir hier ein sehr breites Forschungsfeld haben, das in Zukunft vertieft werden kann. Allerdings halte ich es für eines der klassischen Probleme, wo die sogenannte 90-10-Regel in Anwendung kommt, dass sie mit 10% des Aufwands 90% des Ergebnisses erzielen und eine offensichtliche Kehrseite sichtbar wird. Nämlich, dass die restlichen 10% 90% des Aufwands verschlingen. Das heißt, wir haben relativ viele Fälle im Bereich der Tradition der Anwendung von rechnergestützten Verfahren auf geisteswissenschaftliche Fragestellungen, wo sie mit vergleichsweise geringem Aufwand sehr spektakuläre Anfangserfolge erzielen können. Um die allerdings über spezifische Fragestellungen oder spezifische Anwendungsfälle hinauszubringen, sind dann unter Umständen jahrzehntelange Vertiefungen notwendig. Berühmt sind die Culturomics-Erfinder schon jetzt. Wer früher erstmals Zugriff auf eine mittelalterliche Handschrift hatte, wurde in der Philologie berühmt. Ganz gleich, was danach noch kam. Die sind es jetzt, indem sie zum ersten Mal diesen Zugriff auf diese Google-Daten gehabt haben. Und die haben Geschichte geschrieben. Ich glaube, daran kommt man überhaupt nicht vorbei. So wie man früher dann an den Editionen kritisiert hat, dass das und das hätte man anders gemacht, würde ich auch sagen, die Kritik ist oft sehr berechtigt. Aber es ändert nichts daran, dass das ein erstes Szenario ist. Was können wir mit diesen großen Datenmengen machen? Weniger gutwillig als Photisianidis könnte man die Harvard-Google-Kooperative oder auch das Datenabraumunternehmen Alalitaru auch als oberflächliche Abstauber abtun. Aber zumindest die Culturomics-Erfinder erheben gar keinen Anspruch auf Tiefgang. Wie Aris Aden einem Interview der New York Times sagte, wir wollen gar nicht, dass die Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler unsere Thesen im Einzelnen akzeptieren. Wir werfen nur eine Menge interessante Brocken auf den Tisch. Wörter, Kriege, Emotionen. Datenschürfen im Kulturgut. Produktion und Sprecher Bernd Schuh. Außerdem sprach Joachim Eich. Redaktion Christiane Knoll.